Kundgabe 2543. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.11.1942. Gabe des Vorausschauens. Eingriff Gottes. Die lebendige Verbindung mit Gott wird niemals dem Menschen Unwahrheit eintragen, und es kann daher jeder Äußerung des göttlichen Geistes Glauben geschenkt werden. Die Gabe des Vorausschauens ist nun gleichfalls eine Äußerung des göttlichen Geistes. Also müssen auch diese als Wahrheit gewertet werden. Je inniger die Verbindung mit Gott hergestellt wird, desto klarer wird der Mensch die Ereignisse der Zukunft vorhersagen können. Und ihm selbst wird kein Zweifel kommen, dass sich diese Voraussagen erfüllen. Gottes Plan liegt seit Ewigkeit fest. Und es ist jegliches Geschehen die Auswirkung des recht oder verkehrt angewandten Willens der Menschen. Und darum sind die Dinge der Zukunft auch dem Geist im Menschen klar ersichtlich. Und er vermag es durch die Seele dem Menschen kundzutun, so er von Gott den Auftrag dazu hat. Sowohl der Traum als auch die innere Stimme tritt dem Menschen ins Bewusstsein, so dass er das Ereignis den Mitmenschen vermitteln kann. Aber nur wenige Menschen ersehen darin eine Ankündigung des kommenden Geschehens. Und es wird der vorausschauende Mensch selten anerkannt, also seinen Ankündigungen Glauben geschenkt werden. Es sollen die Menschen darauf hingewiesen werden, damit sie sich vorbereiten können, also die Ereignisse sie nicht überraschen. Er will ihnen die Möglichkeit geben, ihr Leben danach einzurichten, dass sie es jederzeit hingeben können, wenn es Gottes Wille ist. Und also stellt er ihnen die Möglichkeit eines Endes vor Augen, auf dass sie ernst die Arbeit an ihrer Seele in Angriff nehmen. Dies ist der Zweck der Ankündigungen, also nur die Liebe zu den Menschen bestimmt Gott dazu, durch einen willigen Menschen das kundzutun, was seine Weisheit seit Ewigkeit beschlossen hat. Und also gibt er ihnen kund, dass er in das Chaos der Verwüstung eingreifen wird in kurzer Frist, dass er sich der Menschen annehmen wird, die kurz vor der Vernichtung stehen, die menschlicher Wille in harte Bedrängnis kommen lässt und die ihr Ende für gekommen erachten. Und es wird Gott der Welt beweisen, dass sein Wille stärker ist, dass er den Willen der Menschen unwirksam machen kann und dass er eingreift, so die Menschheit gänzlich dem dämonischen Einfluss zu unterliegen droht. Er wird sich offenbaren, weil sie seiner nicht mehr achtet, und darum kündet er sich der Menschheit schon vorher an, auf dass sie ihn erkenne. Und diese Zeit ist nicht mehr fern. Es geht ein Völkerringen seinem Ende entgegen, doch anders, als es die Menschen erwarten. Denn Gottes Wille ist entscheidend, und sein Eingriff beendet den Kampf, der immer vernichtendere Formen annimmt und daher einen Eingriff Gottes erfordert. Amen.